Mugugtachtam ik móda bad yoskuhu yik moha tiamshpat madodi yadba aw ayuk midi yapu dhom pombok. Ishahad gog ka aw ayuk bidama on mi magdashkbat ma ödon at mördgash das mördmadiag han mugugtachtam ham yuk mörda zuchta maha in mördgash mördshik nik dhom bid suza han nehpun suza kochun ham tiw yoy ish mördon at ishnat gog ham bekshuk kikshon tudik edda hat zapshuk za mutkshuk Die haben mal so echt bischuch, kann ich nicht mehr abschließen, wenn sie achten. Nein, dann soll doch nicht durch ein Bein zu sein, wo ich die Gäste. Nur du kiehst, ich habe die Gäste, oder den Lien, oder den Wein. Ich habe mich schuch, kann ich echt gerade, wo ich die Gäste. Ich habe die Schambe getan, wenn ich die Gäste mache, ich habe die Gäste, wo ich die Gäste, wo ich die Gäste, zu sein, wenn ich bin. Ham yabudit, suza ham moh, kashuk, dihat hiks, dihat ucht, nyeptup, kyochtup, zocht na gapsh na matiak, hat isham luk patmadohum, gapsh buk shwazan muguk tukta, midi ham pietmadohup, abik buch, abik gap, ham mutsku na okta, mutsku mishti, mutsku ishti, moh hat ham nashtam dukadam zernadam danada, guyahtu detta, ben ham naidun kamwem kam hot kmudetta, mi gapsh buk shtup, dika ui ku ham naidun, ham nasham gamsh as ishtas as nahawada, ben hat ham naidun na tjeta. Ich habe das Mörder der Neppe gekocht, die ich euch, wenn ihr schaut, was man euch in meinem Guck hat, ja, wie ihr juckt. Ich habe das Neppe gekocht. Das ist ein Gambum, das ist ein Neppenbum. Das ist ein Nüchendün. Das ist ein Nüchendün. Das ist ein Dumpen Mörder. Das ist ein Dumpen. Ach, no, bum, mes kal, yo na ni, kwe ni, bu, ya na ni. Kwa ni na. Aha. Kwe ni. Be at na san mo vidat, ko at san ni awa ta san ko yu ko ni man mo ko ra ko yu ko ni mo ko ni bum, we at no ko ni ak mo. We s wet na yu ko ni kap ti. Apa pa mo ka pa tap mo. Aber was mag, wenn er den Hakep hat. Hier tut es nicht gut. Du nau, das nau. Ja, es ist nicht gut. Wir haben mal gehört. Ja, es ist so, was kommt, ich sage so. Und so gewähnt hat er da. Und Hoy was ham an muho ham tun bit wan at mok andi mokshak andi mokshak andi no andi wan at mok ya nyak it mokshak wan nyak it aha at a pik shak ma at a tap shak ma we at a mat ko shak sai pik shak ya andi pi pop shak we at na ge pa ho mun na bi mun par ka ba yo ko ni sham Was ist Kokomjakist in der Kapzor, Mörder? Jetzt kap, joi, kowe. Komm her, kriegen, hab er den Nas Mörder. Oh, jetzt hab ein Mok, ich kap ein Säule. Aber ja, ich soll für ja erwarten. Was? Ja. Und das ist, wer hat so, ich hab ein Kap Mok, ja, oi, oi. Oh, hat's ab den Nas, hat er so, ich hab den Mok, oi.